Vor 20 Jahren, als es noch selbstverständlich war, dass junge Menschen einen Tanzkurs besuchten und Cha-Cha-Wiegeschritt lernten, als Jungen gerügt wurden, wenn ihre Haare den Kragen berührten, damals ging es hier im Hause los. Mit schrecklicher Musik von schrecklichen, langhaarigen Menschen gemacht, aus England bevorzugt, laut, rhythmisch, unverständlich, kurz Negermusik. Damals krähte das Baby SFB zum ersten Mal in den Äther. Wir gratulieren. Seit 5 Tagen kräht ein neues Radiobaby, täglich 4 Stunden lang. Radio 100 heißt der Balg. Jens Brüning wurde dazu verdonnert, sich ihn anzuhören. Es waren anstrengende Abende in dieser ersten Woche mit Radio 100. Immer um 19 Uhr zu Hause sein, um den Anfang nicht zu verpassen. Immer erst um 23 Uhr wieder aus dem Haus gehen können, um den Schluss nicht zu verpassen. Und dazwischen diese Wechselbäder, die Radio 100 als Programm anbietet. Am Sonntag war das Eröffnungsfest. Da war ich im Funkhaus an der Potsdamer Straße und habe nur laute Musik aus den Lautsprechern gehört. Dazwischen wurde gesprochen, aber das war bei den vielen Gästen, die auch alle gesprochen haben, kaum zu verstehen. Es ging wohl vor allem darum, den Hörern draußen in der Stadt vorzuführen, was sie künftig auf dem neuen Kanal zu hören kriegen würden. Montagabend dann ging es los mit dem richtigen Programm. Um Ihnen einen kleinen Eindruck zu verschaffen, habe ich alle verfügbaren Eröffnungsspots der vergangenen Woche zusammengestellt. Sie hören also auch solche, die nicht am Montag schon kamen. Radio 100. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 106,6 MHz. Radio 100. Heißt es das Großstadtfieber. Ja, nochmal nachträglich. Es tut uns leid wegen der schlechten Qualität der O-Töne. Das ist einfach bei der Aufnahme so passiert. Das Radio im autonomen Sektor. Wie jeden Donnerstag um diese Zeit auf Radio 100. UKW 100,6 MHz. Die Audionauten. An diesen Spots ist schon zu erkennen, dass Radio 100 eine ganz eigene Klangfarbe hat. Die Literatursendung Nachtflug und das Programm der Audionauten gibt es nur einmal in der Woche, die übrigen Sendungen täglich. Den Anfang machen immer die Frauen mit ihrem Magazin Dissonanzen. Ganz neu ist es nicht, was dort thematisiert wird. Am Dienstag gab es zum Beispiel Interviews und Gespräche zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, das in der Woche davor in einem Hamburger Wochenmagazin behandelt worden war. Anders zwar, aber die Grundtendenz war doch gleich. Donnerstags ist bei den Frauen der Dissonanzen immer Kulturtag. Auch da nicht sehr viel Abweichendes zum Bekannten, bloß ausführlicher. Nach den Dissonanzen gibt es Politik von Checkpoint. Das nun ist ein Magazin, das dringend einer personellen Aufstockung bedarf, wie mir scheint. Ich habe nichts gegen einen 30 Sekunden dauernden Kommentar zur Politik Michail Gorbatschows, aber die Beiträge am Mittwoch haben mich ausgesprochen verwirrt. Es ging irgendwie um den Winterfeldplatz und um Bambule im Drugstore, was ich aber erst genau wusste, als ich nach 23 Uhr in mein Stammcafé gehen konnte und dort die Taz vom nächsten Tag mit denselben Themen, aber besser aufbereitet las. In einem Politikmagazin sollte mindestens deutlich werden, wer, was, wo und warum gemacht hat. Sonst blickt kein Hörer durch. Radio 100, das hat der Kabelrat beschlossen, muss sich aus Werbung finanzieren. Es gibt auch Werbung. Werben, Umsatz steigern. Schalten Sie Werbung in Radio 100, täglich zwischen 19 und 23 Uhr. Morgen in der Taz. Regen tut Buße. Koalition verändert Paragraphen 218. Weiter im Programm. Großstadtfieber heißt das Kulturmagazin. Das Journal, das ja auch ein Kulturmagazin ist, muss sich wegen dieser Konkurrenz keine Sorgen machen. Diese Sprachartistik, die uns dort manchmal vorgeführt wird, gehört nicht in den Hörfunk. Und thematisch hatte Großstadtfieber auch kaum Neues zu bieten, außer vielleicht einem länglichen Zitat aus einem erotischen Buch. Die letzte Stunde von Radio 100 variiert täglich. Es gibt Musik von selten im Radio zu hörenden Schallplatten, wobei ich nicht über Geschmack streiten will. Es gibt das Literaturmagazin Nachtflug und es gibt die Audionauten. Am Wochenende auch Eldoradio, das Programm nicht nur für Schwule. Insgesamt ist mir nach dieser ersten Woche verschärften Hörens von Radio 100 aufgefallen, das Radio haben sie nicht neu erfunden, aber das wollten sie auch gar nicht. Die Themen kommen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch vor. Da wäre ein bisschen mehr Tummeln in der eigenen Szene von Vorteil. Die Musik ist mir unangenehm, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aber das ist eine Geschmacksfrage. Ich finde es gut, dass Radio 100 als erstes Konkurrenzunternehmen auf Sendung gegangen ist, denn eine Musikberieselungsanlage à la Radio Schleswig-Holstein ist das, was wir am wenigsten brauchen. Was ich ganz besonders schön fand, im Nachtflug vom Mittwoch gab es Naturkundeunterricht von Klaus Wagenbach. Ich widme den von uns sehr geglätteten Ausschnitt der Radio 100-Belegschaft. Morgens gegen drei empfehle ich als Zeit, dann sind sie da. Und sie gefallen mir, weil sie keine Angriffswaffen haben. Die Karnickel sind außerordentlich friedliche Tiere und haben es trotzdem überlebt. Durch heftiges Vögeln, unentwegtes, eifriges Rammeln, durch Vorsicht. Sie sind sehr ängstlich. Sie gucken nach allen Seiten, nicht? Durch sehr intelligenten Höhlenbau und durch einen fast intellektuellen Trick. Wenn Sie einmal erlebt haben, wie ein Karnickel sozusagen in die Luft springt und in der Luft nach links oder rechts abdreht, sozusagen noch am Zentrum der Kurve, kann es noch darüber entscheiden, gehe ich nach links oder nach rechts. Aber dann voll. Und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen von Radio 100, an die Schreibmaschinen. Konkurrenz belebt das Geschäft.